Dann kann ich niemals da hinaus. Warum unser König die Zigeuner nicht ausweist, ist mir unbegreiflich. Man hütet unsere Grenzen schlecht, drum kommt hierher, wer sich erfrecht, als hätte er bei uns das Recht auf eine Zuflucht. Es sind zu viele Fremde hier, wenn ich sie sehen muss, schaudert mir. Ich blieb viel lieber hier bei dir in unserer Zuflucht. Aber was, wenn ich mit ihnen komme? Ich bin stark, ich kann sie beschützen. Du willst mich beschützen? Ja, so wie der Sankt Afrosi... Sankt Afrojan... Sankt Aphrodisios! Tut mir leid, mein Junge. Ich will dich nicht auslachen. Aber es ist leider so, dass anderes tun würden. Und Schlimmeres. Die Welt ist schlecht. Die Welt ist grausam. Und es gibt keinen außer mir, der bei dir sein wird, dein Freund in jeder Not. Niemand außer mir wird für dich sorgen. Niemand ist so gut, wie ich es bin. Nur in diesem Turm bist du geborgen, unentdeckt hier drin, versteckt hier drin. Vergiss nie, was ich dich gelehrt habe, Quasimodo. Du bist entstellt. Ich bin entstellt. Du bist hässlich. Und ich bin hässlich. Das sind Verbrechen, die Welt dir nie verzeihen wird. Du weißt nicht, was dir droht. Sei mein Beschützer. Draußen, da verhöhnt man dich als Scheusal. Ich bin ein Scheusal. Draußen wirst du leiden ohne Sinn. Ich bin hässlich. Warum willst du dich von ihnen quälen lassen? Bleib hier drin, verlass dich, lass mich. Ich beschütze mich. Dein Platz ist hier, folg mir und bleib hier drin. Denk immer daran, Quasimodo, dies ist deine Zuflucht.